Oh Lord, Please Let It Rain in Texas von der LP The Return of Doug Saldanias. Doug Saldania war einer seiner Alias-Namen. Saldania, diesen Namen hatte er von Mexikanern bekommen. Und zwar deshalb, weil die Mexikaner der Meinung waren, er habe so viel Mexikanisches in sich. Dabei kamen Sams Vorfahren aus Deutschland. Mal nannte er sich auch Wayne Douglas und auf einer CD, auf einer späten CD, tauchte er auf als Sam Dog, Sam mit Doppel-M und Dog auch mit Doppel-M und Sir Doug. Wieder in den 60ern bzw. in den 70ern sind wir. Also weder in der zweiten Hälfte der 70er noch in den 80ern das Sir Douglas Quintett an die Hits der späten 60er, das waren ja eigentlich nur 2 Jahre, in ihrem Fall 68 und 69 halt. Und an ihre Zeit der frühen 70er konnten sie auch nicht anknüpfen und auch die frühen 70er waren in ihrem Falle kurz, was die Hits betraf. Wie auch immer, anknüpfen konnten sie an diese Hits, wie gesagt, nicht wohl, weil sie zu sehr auf Mendocino, Dynamite Woman und Nuevo Laredo festgelegt waren, naja, weil sich das Publikum darauf festgelegt hatte, höchstwahrscheinlich. Wenn man vom Sir Douglas Quintett damals etwas anders gehört haben mag, dann wird es dem Hörer oder den Hörern fremd vorgekommen sein, weil man eben immer diese Melodien im Ohr hatte. Pretty Flower ist der letzte Song des Sir Douglas Quintetts heute Nacht, also der letzte Song, der unter diesem Bandnamen firmiert. Natürlich hat auch den Doug Sam geschrieben. Stilistisch ist er wieder ein wenig anders. Vielleicht ein Blues, aber nicht richtig ganz. Und man hört natürlich die Orgel des Königs der Kaufhausorgel und so weiter und so fort. Pretty Flower, das Sir Douglas Quintett.